mir mein Vater nicht ist, wie fühl ich mich drum so froh? Nun erst gefällt mir der frische Wald, nun erst lacht mir der lustige Tag, da der garstige von mir schied und ich gar nicht ihn wiederseh. Denn wer, wovon mime ein Sohn, müsste nicht ganz mime gleichen, gerade so garstig, riesig und grau, klein und rum, hänglich und pinkel mit hängenden Ohren, triefigen Augen, kommt in die Wald, ich mag ihn nicht mehr sehen.